Eins, das muss ich mal erzählen, ist mir neulich echt passiert. Ich saß grad ganz gemütlich auf nem Klo. Und als ich wieder runter wollte, war ich ganz schön angeschmiert. Papier war Mangelware, Taschentücher sowieso. War doch klar, sowas passiert ja auch nur mir. Dann saß ich da und starrte auf die Tür. Und mir war klar, sonnenklar, von so einer Scheiße kriegt man ein Geschwür. Diskutieren. Wir sind auch nur Menschen.